Osten hatte die Angst in sich aufgenommen und damit überwunden. Er hatte sich ganz an das Fremde hingegeben und dadurch uns alle erlöst. Wir waren nur noch vier, als wir zur Erde zurückkehrten. Unser Sensor Osten blieb auf dem grünen Planeten zurück. Biologe Harfex war vor Angst gestorben. WDR 5. Spielraum brachte Angst unter Bäumen von Regine Arem. Es sprachen Heito Tomiko, Cornelia Frobes. Esquana, Irene Klarin. Osten, Ernst Jacobi. Porlock, Michael Habeck. Harfex, Heinz-Reinhard Müller. Asani Feul, Jacques Breuer. Ton und Technik, Hans Schmidt und Gertrud Koch. Aufnahmeleitung, Alexander Malachowski. Die Regie hatte Ernst Wendt. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Süddeutschen Rundfunk Studio Heidelberg.